Da die Einkommensgrenze für Nebenjobs auch für arbeitslose Kinder gilt, werden diese Kinder bis zu ihrer Volljährigkeit nicht lernen, dass Arbeit sich lohnen kann. Sie werden nicht lernen, wie es sich anfühlt, einen Gewinn zu erwirtschaften. Die Strukturen des bloßen Überlebens, in denen sie gefangen sind, weil sie Kinder sind, schließen sie also vom Erlernen der grundlegenden Funktionsweise einer kapitalistischen Gesellschaft aus. Nicht, dass ich diese Funktionsweise großartig finde, aber sie ist in unserem System der einzige Weg zur Teilhabe. Wir finden es ehrbar, wenn Menschen kämpfen, arbeiten, sich anstrengen. Und diese Ideologie wenden wir schon auf Kleinkinder an. Ich habe mal eine Reportage bearbeitet, für die Autorin eine Pädagogin begleitet hatte, die mit Kindergartenkindern Frühförderung machte. Also mit Kindern, mit denen zu Hause niemand spricht oder spielt und die deshalb in ihrer Entwicklung hinterherhinkten. Weil ich ein paar Fragen hatte, telefonierte ich mit der Autorin. Wir sprachen über die Kinder, die sie getroffen hatte, und sie sagte, die Lisa, da merkte man, die hat sich richtig angestrengt, aber der Danny, der hat das Angebot einfach nicht so angenommen. Als ich antwortete, naja, Danny ist 3 Jahre alt, sagte sie, ja, und man merkt, andere in seinem Alter nutzen diese Chance eben besser. Für die Autorin war ein vernachlässigter 3-Jähriger, der zur Frühförderung geht, genauso für sein eigenes Glück und Fortkommen verantwortlich wie ein Langzeitarbeitsloser in einer Bewerbungsmaßnahme.